WDR 5 Erlebte Geschichten. Friedel Drautzburg, 76 Jahre alt, stammt aus der Eifel, hat sich aber über 30 Jahre in Bonn einen Ruf als Kneipier erworben. Und als Mitte der 90er Jahre 50.000 Rheinländer aufgrund des Umzugs der Bundesregierung ihre Zelte in Berlin aufschlugen, zog es ihn ebenfalls an die Spree. Er machte mit Harald Grunert 1997 die STEF, die ständige Vertretung, auf. Heute eine Kultkneipe im Berliner Regierungsviertel, wo es Kölsch, Flöns und Halven Hahn wie in jedem rheinischen Brauhaus gibt. Und Friedel Drautzburg führte auch äußerlich rheinisches Brauchtum im preußischen Berlin ein. Bis 2050 ließ er sich vom Berliner Senat genehmigen, am Karnevalssonntag einen Karnevalsumzug veranstalten zu dürfen. Ich war in Bonn, als ich Jura studierte und dort das Jurastudium erst 1962 aufnahm, nachdem ich vorher einige Semester bundesweit an den verschiedenen Universitäten herumvagabundiert bin. Wir konnten uns das damals noch leisten und das hieß dann Studium Generale. Also 62 als Jurastudent habe ich mich gleich dem Sozialdemokratischen Hochschulbund, SHB, angeschlossen und 69 war ich anderthalb Jahre lang dessen Bundesgeschäftsführer, also mit einem eigenen Büro, mit einer eigenen Sekretärin. Und der SHB war zahlenmäßig zwar der größte linke Verband, aber erheblich mehr im Bewusstsein geblieben und damals auch aktiv gewesen ist der SDS. Die SPD hat sich aber vom SDS getrennt, wegen dessen Forderungen, die sie nicht teilen konnte, den Unvereinbarkeitsbeschluss in die Welt gesetzt. Und das führte dann zu einer parteifrommeren studentischen Organisation, eben dem SHB. Aber wir haben eines Tages auch ganz schnell uns entfernt von der reinen Parteigläubigkeit. Beispielsweise als Prag 68 sich ereignete und die dortige Dubček-Ära plattgewalzt wurde von sowjetischen Panzern mit der Brezhnev-Doktrin, erinnere ich mich, dass ich postwendend eine Presseerklärung rausgegeben habe und dann die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen gefordert habe. Das hat natürlich damals einen Bundesgeschäftsführer der SPD, Wischnewski, auf die parteipolitische Palme bringen müssen. Die Partei dachte zwar schon so progressiv, aber konnte es sich noch nicht leisten, öffentlich zu sagen. Insofern waren wir linken Studenten auch eine Avantgarde-Plattform der Partei und haben uns auch so begriffen. 68 war ein ganz wichtiges Jahr, weil es eben Prag war und der Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie Dubček in Prag seinerzeit sagte, eine Hoffnung von uns war. Und wir haben Batterien geschmuggelt, wir haben Funkgeräte geschmuggelt. Und diese Zeit war wahnsinnig wichtig für uns Linke auch zu erkennen, dass der reale kommunistische Sozialismus, der Brezhnev-Sozialismus, einfach keine anstrebenswerte politische Zukunft hatte. Und auch innerhalb unserer Verbände gab es dann Auseinandersetzungen. Es gab einen kommunistischen, von der SED finanzierten, unterwanderten und gesteuerten Studentenverband, der Spartakus. Und die UZ, unsere Zeitung, hieß das, deren Organ, die schönsten Volksfeste machte in Düsseldorf am Rhein im Sommer, war eine, wie wir heute wissen, reine SED-gesteuerte studentische Organisation. Mit denen hatten wir natürlich unsere Konflikte. Und ich erinnere an den Ausspruch eines Funktionärs, der heute in Amt und Würden ist und bei der Treuhand kurioserweise eine wichtige Stellung hatte und das SED-Vermögen abwickelte, der damals sagte, ihr seid die Ersten, die wir hängen. Und dann begann die Auseinandersetzung mit diesen kommunistischen Studentenverbänden, die wirklich die Schlachten der 20er und 30er Jahre nochmal schlugen. Und die Kämpfe zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, die ja unter dem Nationalsozialismus in offene Feindschaft gerieten, die lebten wieder auf ideologisch. Jedenfalls in dieser Zeit, 68, 69, wurde ich Bundesgeschäftsführer des SHB. Und In diesem Zusammenhang lernte Günter Grass mich kennen und ich ihn in unserem Büro. Und eines Tages, nachdem in Berlin führende Köpfe der freischwebenden Linken beschlossen hatten, Willy Brandt im Wahlkampf zu unterstützen. Damals war sogar dabei der heute relativ rechtsstehende Arnulf Baring oder der Chefredakteur des Spiegels Günter Gauss oder Eberhard Jeckel und sein Bruder Hartmut Jeckel, beides Professoren, Historiker oder viele aus Film, Funk und Fernsehen. Auch Martin Walser war dabei. Und diese Gründungsversammlung nannte sich Saline. Und diese Saline, die sich in Berlin, in Friedenau, in der Wohnung von Günter Grass, in der Nietzschstraße 13 traf, hat dann ein Programm beschlossen, Willy wählen, 69 zur Bundestagswahl, und dabei neben dem Programm auch Aktionen besprochen und geplant, und unter anderem wollte und sollte Günter Grass eine Wahlkampfreise machen, auf deren Stationen er eine Rede hielt, Diskussionen mit dem Publikum plante und täglich mehrfach Pressekonferenzen gab. Und dazu wurden etwa 60 und auch mehr Wahlkreise ausgesucht. Mit einem Team, das sich zusammensetzte aus linken Studenten des SHB und eben den genannten Persönlichkeiten aus Film, Funk, Presse, Fernsehen, Journalismus. Später war zum Beispiel Wiebke Bruns dabei, es gab Theater, weil sie als ZDF-Nachrichtensprecherin die erste Frau, die im Fernsehen in Deutschland Nachrichten sprechen durfte, Probleme mit dem Sender bekam und so weiter. Also die Namen sind unendlich, und diese 60 Wahlkreise, die Günter Grass bereisen sollte mit einem Bus, bedurften natürlich einer präzisen Organisation, perfekten Durchführung. Und ich wurde gefragt, machst du mit? Also natürlich sagt man dann als Student ja. Ich war aber mittlerweile schon Referendar, muss ich dazu sagen. Ich hatte schon ein erfolgreiches, für mich selbst überraschend erfolgreiches Jura-Examen hingelegt. Und bin dann mit Günter Grass ein halbes Jahr in einem VW-Bus auf Wahlkampfreise gegangen. Und das waren Abläufe mit einer gewissen Routine. Das ging von Montag oder Dienstag früh bis Freitagabend oder Samstagmorgen. Danach fuhr er nach Hause, Flughafen, oder ich brachte ihn nach Hause und holte ihn montags wieder ab. Am Wochenende wurde aufgearbeitet und dann liefen die Tage eben ab. Ausschlafen morgens, Presse durchsehen, Pressekonferenz, Gewerkschaftstreffen. Mitbestimmung war ein ganz großes Thema, Lieblingsthema von Grass. Verbunden mit Betriebsbesichtigungen. Viele Firmen, Leitungen haben das versucht zu unterbinden, gelegentlich auch mit Erfolg. Völlig unbestritten ist, dass die Wahlkampfunterstützung der Sozialdemokratischen Wählerinitiative, SWI, so hieß nämlich diese Initiative, dass sie erfolgreich zum Wahlerfolg der SPD beigetragen hat und dass damit zum ersten Mal ein Sozialdemokrat nach dem Kriege, nämlich Willy Brandt, Bundeskanzler werden konnte in der sozialliberalen Koalition. Und ich habe nach dem erfolgreichen Wahlkampf mit Günter Grass so viele Kandidaten für den Bundestag kennengelernt, die auch dann erfolgreich einzogen als junge Abgeordnete. Ich nenne mal einige Namen. Matthöfer, der später Finanzminister wurde. Björn Engholm, der mit 29 Jahren der jüngste, bestaussehendste Bundestagsabgeordnete 1969 war, über den zweiten Bildungsweg aus Kiel kam. Oder Fritz Hander von der IG Metall. Oder bei dem ich dann später im Büro arbeitete, Sperling, SPD-Abgeordneter aus Südhessen, Dietrich Sperling, später Staatssekretär im Wohnungsbauministerium. Und nachdem ich die alle kennengelernt habe, hatte ich beschlossen, die Jurisprudenz nicht als Brot- und lebenslänglichen Erwerbsberuf auszuüben. Die Politik hat mich gelockt, nicht nur das, sondern einfach elektrisiert. Und ich widmete mich dem ganz und gar und bin bei dem Abgeordneten Dietrich Sperling als dessen Assistent im Deutschen Bundestag 1969 für 2 Jahre lang gelandet, habe das Büro mit aufgebaut und den üblichen Arbeitsanfall eines Bundestagsabgeordnetenbüros bewältigt und zunächst mal gelernt. Natürlich ging man seinerzeit regelmäßig in die Kneipe, in sein Stammlokal und auch wir Assistenten im Bundestag, im Langen Eugen in Bonn, insbesondere die der 16. Etage der besonders linken und neuen Abgeordneten, hatten eine Kneipe, die hieß Schumann-Klause. Und die machten wir zu unserer eigenen linken Stammkneipe. Und dieser Wirt, ein ausgestiegener Elektromeister und ehemaliger Marinesoldat, hatte Probleme mit uns Linken und wir mit ihm. Der hing da seine Marinemützen auf und so einen Unsinn. Wir wollten Karl-Marx-Sprüche sehen und haben. Und irgendwann haben wir uns arrangiert und er fragte mich abends, hör mal, du bist ja sowieso jeden Abend hier und ich will langsam wieder mal in meinen Elektrikerberuf. Hast du kein Interesse, die Schumann-Klause zu kaufen oder zu übernehmen? Und schon leicht, ja, sagen wir mal mit 15 Kölsch im Kopf, habe ich spontan gesagt, ja, ist in Ordnung. Am nächsten Morgen rief der an tatsächlich und meinte alles ernst und sagte, 20.000 D-Mark und dir gehört die Schumann-Klause. Da du sowieso jeden Abend hier bist, brauchst du doch lediglich die Front zu wechseln, von vor der Theke hinter die Theke und du bist dann Inhaber der Schumann-Klause. Ich habe mit meiner damaligen Lebensgefährtin Rücksprache genommen und angefangen, Pläne zu schmieden und die Fantasie laufen lassen und im Nebenraum tatsächlich auch dann später eine Galerie für zeitgenössische Kunst gegründet, die Galerie Agelander. Das war nämlich mein weiteres Interessensfeld, die bildende Kunst. Ich habe mich mit zeitgenössischer Kunst, insbesondere der politischen Kunst der 68er Zeit, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und mein Traum war immer, eine Galerie zu haben. Und diese Kneipe, Schumann-Klause, bot beides. In Hinter- und Nebenräumen konnte man eine kleine Galerie einrichten und vorne hatte man die linke Kneipe Schumann-Klause, die dann unter meiner Regie relativ schnell, ich habe noch einen Partner dazu genommen, einen früheren Kellner, die relativ schnell dann zum Anlaufpunkt, Mittelpunkt und Kristallisationspunkt aller linken Studenten in Bonn wurde, aber auch besucht wurde, gleichermaßen von schon arrivierten Werktätigen, also den Abgeordneten, wo ich arbeitete, die 16. Etage des Langen Eugen verkehrte, da die Willy Brandt anhimmelnden oder für ihn arbeitenden Assistenten und Sympathisanten, die jungen Abgeordneten, Gewerkschafter, Spartakusstudenten, Sozialdemokratische Hochschulbundstudenten. Ja, und selbstverständlich verkehrte da auch das politische Kommissariat. Die tranken zwar etwas weniger Kölsch als wir, weil sie die linke Szene damit im Griff hatten und beobachteten, nämlich die Demonstrationen, die Flugblätter und die Schumann-Klause war ein beliebtes Ziel. Da hatte man alles unter Kontrolle, nämlich die SED-gesteuerten Spartakus-Studenten, die teilweise mal für ein halbes Jahr verschwanden. Und wir dachten, wo ist der? Und der studiert vielleicht ein Semester woanders. Aber dieses Semester fand dann statt in Moskau an der Lomonossow-Universität. Und die SED hat sie dahin geschickt, um sie zu Kadern auszubilden. Heute weiß man das alles. Und Günter Guillaume, der größte Topspion der DDR, war auch in der Schumann-Klause. Ebenso wie aber auch Nobelpreisträger wie Heinrich Böll oder Günter Grass oder solche Leute. Und mittendrin ich als Wirt, Moderator, Mittrinker und Kneipier, der die, sagen wir mal, in der Kneipe jedenfalls Richtlinien der Politik bestimmt hat und gelegentliche Auftritte hatte, wo linke Studenten eben jemanden wie Grass mit verbal Injurien belegten und ich dann zwischen eigenen Stammgästen und meinem Freund Günter Grass moderieren musste, mal mehr oder weniger hilflos oder erfolgreich. Alle diese Diskussionen, auch aus dem Kulturbereich, dem literarischen Bereich, fanden in solchen abendlichen Kneipendiskussionen statt, natürlich auch verbunden. Und da möchte ich ganz deutlich sagen, das war bei uns ausgeprägt. Verbunden war das Ganze auch mit einem clownesken Beigeschmack. Natürlich machte man sich gelegentlich auch lustig über die Vergesellschaftung der freien Liebe und die Freigabe des Eigentums am fremden Körper und all was da auch literarisch für surrealistische Texte zusammengesponnen wurden. Das hatte auch teilweise einen kabarettistischen, und auch das Kabarett lebte übrigens sehr stark damals und unglaublich mächtig auf, also kabarettistischen Einschlag und Beigeschmack. Und dann gab es die Ernsthaften, die Orthodoxen, die Ideologen und die Betonkommunisten, die damit überhaupt nicht umgehen konnten, wenn dazu noch der Humor, die Ironie und der Zirkus eine Rolle zu spielen begann. Und die Uni Bonn war eher fundamentalistisch orthodox, auch durch die starke Präsenz des Spartakus, die mit solchen antiautoritären Kapriolen, wie sie in Frankfurt mit Cum-Bendit zum Beispiel stattfand, oder in Heidelberg überhaupt nichts anfangen konnten. Das war nicht Karl Marx, ja, das war moderner linker Kinderquatsch wie Kommune 1 und Fritz Teufel und Rainer Langhans in Berlin, das nahm man nicht ernst. Das war unpolitischer Kindergartenblödsinn. Das war kein Karl-Marx-Fundamentalismus, um endlich den Marxismus flächendeckend, gesellschaftlich relevant einzuführen. Das waren Meinungskämpfe, Richtungskämpfe. Und vieles von dem war abends in der Schumann-Klause bis 72, 73, wo ich das Sagen da hatte, ein Erlebnisteppich zwischen Kölsch und Pilz. Und damals gab es sogar da noch Alt, heute unmöglich. Damals waren meine Gäste älter bzw. gleichaltrig, als ich die Schumann-Klause übernahm und als politische Institution gründete. Als ich aber merkte, dass die neuen Semester, die jungen Semester immer jünger wurden und auch teilweise unpolitischer oder radikaler oder verrückter oder unbelesener, da merkte ich, dass ich mich nicht mehr wohlfühlte in meiner Rolle als Inhaber. Und habe mich in der Schumann-Klause ausgeklinkt und sie anderen Leuten überlassen, die da kellnerten oder Partner waren oder in der Hausgemeinschaft von mir teilweise. Wir hatten natürlich eine Wohngemeinschaft in Bonn, die berühmte H95, eine heute noch legendäre Wohngemeinschaft zwischen Abgeordneten, Studenten und Referendaren und werktätigen Ehefrauen, die als Sekretärinnen oder so die Brötchen verdienten. Eine Zeit, die mich am meisten geprägt hat in meinem ganzen Leben, diese 5 Jahre Wohngemeinschaft, kurz und gut. Also ich habe mich ausgeklinkt aus der Schumann-Klause und habe aber an der Gastronomie Blut geleckt. Und Gastronomie kann süchtig machen, weil es ein aufregender, kommunikationsträchtiger Beruf ist. Und ein neues Lokal gegründet, dann für aber meinesgleichen im Alter und mit ganz anderen Ansprüchen. Nämlich irgendwann wird auch ein kämpferischer, sozialdemokratischer, aufmüpfiger Jurastudent in die Lage versetzt, sich einen guten Rotwein leisten zu können und nicht mehr nur den serbischen Bohneneintopf der Schumann-Klause. Und ich habe das Tee- und Weinhaus in Bonn gegründet und dort gab es 36 Sorten erlesenen Tees. Ich habe dann in einigen Wochen Aufenthalt in Teeplantagen in Indien gelernt, war Teefanatiker und es gab eben Wein und den ersten trockenen Wein in Bonn überhaupt. Da waren Leute wie Paczenski oder andere Gastrokritiker, ein völlig neuer Beruf, in diesen Zeiten absolut neues Phänomen, dass man sich über Wein und Essen in den Zeitungen und Zeitschriften ausbreitete. Und wir pilgerten ins Elsass und übernahmen in den 70er Jahren ganz viel im gastronomischen Bereich von Essen und Trinken und Lebensqualität und Lebenskultur aus dem Nachbarland Frankreich, aus dem Saarland. Das hat bis heute gewirkt und geprägt. Und dieses Tee- und Weinhaus war dann die Pilgerstätte für Leute, die aus dem Klausen, in Anführungsstrich Sumpf, und dem alltäglichen Rausch ausstiegen, in den Beruf gingen und nur noch abends gelegentlich, aber gepflegter tranken und aßen. Und dann entwickelte sich daraus, wieder erfolgreich, weil der Laden war auch immer voll, eine zweite Heimat, das waren die berühmten Elsässer Weinstuben. Und dort kellnerte am Dienstag Uli Wickert, der damals schon ein bekannter Fernsehmoderator war, im Monitor, im dritten Programm, den ich ja aus dem Studium schon kannte und auch insbesondere aus der Wahlkampfzeit mit Günter Grass und all diesen Jahren aus der Schumann-Klause, wo er Stammgast war auch, der hat dann da gekellnert, war der sogenannte Dienstagswirt. Und so kam man ins Fernsehen, ins Radio, in die Zeitung und der Laden lief und war voll und Uli Wickert ging ein als der Dienstagswirt wird in die Gastronomie und der versteht viel von Gastronomie und weiß aber auch, wie kompliziert und schwierig es ist zu kellnern und wie schwierig es ist, um 1 Uhr mit manchen Gästen dann fertig zu werden, die abzukassieren und nach Hause zu befördern. Und im Laufe der Jahre habe ich bis zum Wegzug nach Berlin 1997 in Bonn insgesamt 16 verschiedene Lokale gehabt und gegründet. Keins ist pleite gegangen, alles waren wirtschaftlich erfolgreiche Raketen, eins anders als das andere. Und in dieser Eigenschaft habe ich irgendwann mal den Titel bekommen, der Bonner Illustrierten Friedel Gastro, in Annäherung an Fidel Castro. Damit hatte ich meinen Namen weg und auch das Image. Ja, und eines Tages kam es zu Preisverleihungen, Ordensverleihungen. Und der im Rheinland hochgeachtete Orden des Landschaftsverbandes Rheinland habe ich dann bekommen. Und das war sehr umstritten. Und 2 Jahre später den Brücke-Menschenorden in Bonn. Und so ist aus dem linken, kämpferischen, vom Establishment, ein Ausdruck der damaligen Zeit, missliebig, misstrauisch beobachteten Friedel Drautzburg ein geachteter Mitbürger geworden. Der rheinische Statthalter in Berlin, der Kneipier der ständigen Vertretung Friedel Drautzburg, der rheinisches Brauchtum an die Spree exportiert hat. Eine Sendung von Petra Müller für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag an dieser Stelle, da in Berlin die Berlinale anläuft, eine Frau, die hinter der Kamera steht. Elfi Mikesch, Kamerafrau, zu hören in einer Woche um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.